Das Glück kommt selten per Post und zu Pferde, es geht zu Fuße, Schritt vor Schritt. Das Glück kommt selten per Post und zu Pferde, es geht zu Fuße, Schritt vor Schritt. Sein eigen Sinn ist nicht zu zwingen, man mag auch noch so sehr nach seiner Art und Ringen. Es ändert darum nicht den langsam fortgesetzten Tritt. Das Glück kommt selten per Post und zu Pferde, es geht zu Fuße, Schritt vor Schritt. Das Glück kommt selten per Post und zu Pferde, es geht zu Fuße, Schritt vor Schritt.